Glocken schlagen. Für Öko-Rapper, die im Sommer Birkenstock-Sandalen zu den Viertelsocken tragen. Und während sich die Virus noch im Piercing-Shop beraten, lasse ich sie von paar hirnbekloppten Kirmesboxern jagen. Rapper denken, sie werden durch Skimasken zum Killer. Ungeheuer arm, ey, wie die Gliedmaßen Godzillas. Schlampen wollen, dass ich aus dem Nähkästchen plauder. Ich leb jetzt straight edge, nicht nur mein AIDS-Test ist sauber. Bin super fresh und stark, klar, klärst du an dessen, frag mal. Von Budapest nach Bukarest bis Guadalajara. Meine Jungs, sie ähneln dem Wolfsrudel. Bunkern Hays in einer Holztruhe. Sagen uns lange wie Bundestrainer, sind Unternehmer wie Stollenschuhe. Noch 100 Meter zur Goldgrube. Schlauch sie, verschnauf nie. Hin und her wie Tauzi. Pulsschlag wie ein Housebeat. Aura eine Saudi. Verschränk die Arme wie Zwangsjacken. Und trage die Last auf meinen Schultern, so wie Punks Ratten. Nur für meine Budingos, nur für meine Budingos. Für alle anderen wär's sinnlos, weil die weg wären nach nem Windstoß. Nur für meine Budingos, nur für meine Budingos. Für alle anderen wär's sinnlos, weil die weg wären nach nem Windstoß. Nur für meine Budingos, nur für meine Budingos. Für alle anderen wär's sinnlos, weil die weg wären nach nem Windstoß. Nur für meine Budingos, nur für meine Budingos. Für alle anderen wär's sinnlos, weil die weg wären nach nem Windstoß. Sag nicht Namaste, Versager, sag Ade. Ich mach die Gegend unsicher, so wie ein AKW. Es war wie schwarzer Tee. Kurz ziehen und wach bleiben. Ficknullen, die sich jetzt querstellen wollen wie kursive Satzzeichen. Backpfeifen, bis ich euch die Ohren blutig smack. Ich kann nichts dafür, dass ihr noch vor sind flutlich rap. Fickt euch und die Spassensongs. Geht's um krasse Reimketten, bring ich Dividende wie Aktienfonds. Was denn sonst? Ein Labelgründer heißt Günther. Führt ein Künstlerleben als Lebenskünstler mit dem Fünfer. Fickt es, ich bin Münchner. 2015 komm ich mit nem Sixpack zurück. Ignorant, das wäre Dipset zurück. Yeah, yeah. Mir sind Idioten zu bourgeois mit den roten Couloirs. Wenn ihr mit mir sprecht, trefft den richtigen Ton wie Bruno Mars. Du denkst dir nur derbe Metapher und bist dann komplett durch den Wind wie Feuer, Erde und Wasser. Nur für meine Budingos, nur für meine Budingos. Für alle anderen wär's sinnlos, weil die weg wären nach nem Windstoß. Nur für meine Budingos, nur für meine Budingos.